hoffe, dass von euch niemand letztes Wochenende in Bonn bei einem Symposium gewesen ist, was sehr, sehr ähnlich ausgerichtet war und geartet ist, weil der ein oder andere Punkt, den ich heute erzählen werde, selbstverständlich in eine ähnliche Richtung geht. Aber wenn ich das richtig überblicke, hat keiner den Weg nach Bonn letztes Wochenende gefunden. Ist ja auch nicht notwendig, wenn es hier gleich so eine ähnliche Veranstaltung gibt. Wenn man heute darüber redet, was das heutige Deutschland oder den deutschen Nationalismus, die deutsche Nation ausmacht, denke ich, dass man das einleiten vielleicht in einem Satz eines sehr bekannten deutschen Historikers über den Nationalsozialismus zusammenfassen kann, beziehungsweise dieses eine Zitat, das relativ gut auf den Punkt bringt. Vielleicht haben einige von euch und Ihnen das gesehen. Es gab vor einigen Monaten ja diese famose Jubiläumsfeierlichkeit des Holocaust-Mahnmals in Berlin, was ohnehin schon eine etwas merkwürdige Angelegenheit ist, dass man eine Jubiläumsfeierlichkeit veranstaltet. Und bei dieser Feierlichkeit konnte man einen der international bekanntesten deutschen Historiker in Bezug auf den Nationalsozialismus hören, nämlich Eberhard Jeckel, der in Bezug auf dieses Holocaust-Mahnmal, von dem ja schon der ehemalige Kanzler Schröder den schönen Satz zu diesem Denkmal gesagt hat, das soll ein Denkmal sein, zu dem man gerne hingeht. Zu diesem Denkmal hat Eberhard Jeckel bei dieser Jubiläumsveranstaltung gesagt, und ich denke, das bringt, wie gesagt, schlaglichtartig das auf den Punkt, was dieses neue Deutschland, das aktuelle Deutschland ausmacht. Er hat gesagt, im Ausland beneidet man uns um dieses Denkmal. Und das ist wahrscheinlich einer der Punkte, über den wir da heute reden sollen. Ja, inwiefern das nun irgendwie etwas Neues ist, inwiefern sich dieses neue Deutschland darstellt, ob das irgendwie Sinn macht, noch nach diesem alten, früher unter diesem ja auch schon sehr fragwürdigen und etwas hilflosen Begriff des Sonderwegs gefassten Spezifika Deutschlands nachzuspüren, wenn es diese Spezifika gibt, wie die sich heute darstellen und so weiter und so fort. Ein Punkt, der mir in der Vorbereitung dazu gleich aufgefallen ist, wo ich denke, wie man einleitend gleich nochmal versuchen kann, an einem Beispiel deutlich zu machen, dass das zumindest gewisse Spezifika nach wie vor selbstverständlich gibt, ist ein Zitat von Günter Grass. Das ist ja bekanntlich kein Vertreter der Jungen Union, gegen die es heute gehen soll, sondern ganz im Gegenteil, das ist der Vordenker des sogenannten Rot-Grünen, des irgendwie Aufgeklärten, das sich selbst als antifaschistisch und geläutert verstehenden Deutschlands. Und dieser Günter Grass hat vor einiger Zeit in der israelischen Tageszeitung Haaretz ein Interview gegeben. Und ich greife da nun mal eine Passage raus. Das ist durchaus lohnend, sich das ganze Interview nochmal anzuschauen, weil das von vorne bis hinten ziemlich irrsinnig ist. Günter Grass sagt in diesem Interview, Zitat, aber der Wahnsinn und die Verbrechen fanden nicht nur ihren Ausdruck im Holocaust und hörten nicht mit dem Kriegsende auf. Von 8 Millionen deutschen Soldaten, die von den Russen gefangen genommen wurden, haben vielleicht 2 Millionen überlebt und der ganze Rest wurde liquidiert. Das ist, Ende des Zitats von Günter Grass, das ist neben aller ohnehin in diesem Sätzen oder auch dem sonstigen Interview enthaltenen Ekelhaftigkeit, schickt einfach mal eine Lüge und keine kleine oder unbedeutende. Nur kurz zu den Fakten. Es sind bekanntlich nicht 8, sondern rund 3 Millionen deutsche Wehrmachtssoldaten in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Und vermutlich rund 1 Million von ihnen starb, wurde also nicht liquidiert, sondern starb in der Regel an Unterernährung, die natürlich ein unmittelbares Resultat des deutschen Vernichtungsfeldzugs im Osten mit seiner unvorstellbaren Ressourcenzerstörung gewesen ist. Eine Unterernährung, an der natürlich auch die sowjetische Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren massiv zu leiden hatte. Und Grass macht daraus natürlich auch hinsichtlich der Zahl alles andere als zufällig 6 Millionen liquidierte, also vorsätzlich ermordete Deutsche. Ich bin mir sicher, oder ich vermute zumindest, dass selbst ausgemachte Nazis heute eigentlich nicht die Chuzpe hätten, das dermaßen offensiv sich heute hinzustellen und in einer maßgeblichen Zeitung so ein Interview zu geben. Und das durchaus Bemerkenswerte ist, dass das eben jemand wie Günter Grass macht, also ein Vordenker des rot-grünen Deutschlands, des geläuterten, sich selbst irgendwie als wiedergutgemachte Nation begreifenden Deutschlands. Und dass das ja nun keinen sonderlichen Skandal verursacht. Wenn ich das richtig überblicke, hat es einen größeren wahrnehmbaren Einspruch gegen dieses Interview gegeben, überraschenderweise, weil das ja eher ungewöhnlich ist, in dem Fall in der Süddeutschen Zeitung. Und ansonsten ist aber ein Skandal irgendwie ausgeblieben. Und nun ist Günter Grass ja nicht irgendjemand, sondern es ist der weltweit wahrscheinlich bekannteste deutsche deutschsprachige lebende Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger und so weiter und so fort. Und daran sehen wir zum einen also, dass wenn man irgendwie heute über Deutschland redet, dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass es offensichtlich nicht mehr diese Vergangenheitspolitik gibt, wie man sie meinetwegen noch aus den 80er Jahren, in den Kohljahren kannte, wo es eigentlich immer noch so diese Reminiszenzen an die 50er, 60er und 70er Jahre gab, wo man auf eine sehr offensive Schuldabwehr gesetzt hat und so etwas, sondern da ist offensichtlich ganz schön viel passiert in den letzten 20 Jahren. Und allein diese Tatsache, dass es eben jemand wie Günter Grass ist, der sowas heute von sich gibt, wirft gleich ein bisschen ein Licht auf die Problematik von der ganzen Veranstaltung, in deren Rahmen ja auch unsere Podiumsdiskussion hier stattfindet. Das ist ja bekanntlich ein Aktionswochenende gegen die Junge Union. Und natürlich fragt man sich dann mal, wenn man jetzt sowas von Günter Grass hört, ob die Leute, die das hier veranstalten, beim nächsten Auftritt von Günter Grass in Braunschweig oder Umgebung auch ein Aktionswochenende, Workshops und eine Podiumsdiskussion planen, weil offensichtlich ja solche Leute heute für eine bestimmte Ausdrucksweise dessen stehen, was man deutsche Vergangenheitspolitik oder auch deutschen Nationalismus nennen könnte. Bevor ich mich nun ein bisschen über sowohl den Aufruftext zu der heutigen Veranstaltung an diesem ganzen Aktionswochenende auslasse und dabei versuchen werde, auch einige Positionen sowohl des geschätzten Kollegen von der Antifa F beziehungsweise dem ums ganze Bündnis, in dem ihr, wenn ich nicht vollkommen falsch informiert bin, ja organisiert seid, sagen werde, doch aber noch so ein paar allgemeinere Punkte. Denn bevor ich mir diesen Aufruftext irgendwie angeschaut habe oder auch ein paar Sachen vom Ums Ganze Bündnis, dachte ich, dass man tatsächlich vielleicht einfach nochmal ganz allgemein über die Nation, über Allgemeines und Besonderes, also auch die Besonderheiten Deutschlands und so weiter und so fort, reden sollte. Und zumindest, damit wir nachher für die Diskussion da so ein bisschen auch von meiner Seite eine Grundlage haben, vielleicht da doch nochmal ein paar Worte dazu, bevor ich zu so einer Kritik dieses Aufruftextes komme. Natürlich ist es so, dass haufenweise jener Entwicklungen, über die man sprechen muss, wenn man irgendwie von den sogenannten Besonderheiten Deutschlands oder allgemeiner von den Besonderheiten der postnationalsozialistischen Gesellschaften, also zum Beispiel eben auch Österreichs, redet, dass viele von diesen Entwicklungen auch in allen möglichen anderen Ländern zu besichtigen sind. Und es gibt ja immer wieder so diesen Einwand, diesen Einwurf, dass man gar nicht so viel Aufhebens jetzt um Deutschland oder allgemein um die postnationalsozialistischen Länder machen soll, weil die anderen Demokratien hätten ja auch ihre Rassisten und Antisemiten. Der permanente Hinweis allerdings gerade von auffälligerweise ja nur deutschen und österreichischen Autoren an dieser Entwicklung, sei es in Österreich oder eben in Deutschland, sei doch gar nichts Besonderes, blendet natürlich allein schon als ersten Punkt die unterschiedliche historische Ausgangslage ganz bewusst aus. Die Entwicklungen in zahlreichen, durchaus nicht nur europäischen Gesellschaften, die verweisen zwar darauf, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass das deutsche Krisenlösungsmodell oder das, was immer mit diesem ebenfalls natürlich etwas hilflosen Begriff der deutschen Ideologie versucht wird zu fassen, dass sich das zusehends als verallgemeinerungsfähig erweist. Aber genau darauf zielen diese relativierenden Einwände der Warner zum Beispiel vor einem neuen europäischen Rechtspopulismus oder auch der, wie ich das nennen würde, der Nivellierer vom ums ganze Bündnis gerade nicht ab. Also sie zielen nicht darauf ab, dass dieses deutsche Krisenlösungsmodell und die deutsche Ideologie sich zusehends verallgemeinern würden, zumindest soweit ich das überblicken kann. Ich denke, dass sowohl gegenüber dieser demokratischen Rechtspopulismusforschung, die natürlich sozusagen zur Verwohlfeilerung und Schönrednerei dieser postnationalsozialistischen Demokratie angetreten ist, und auch und gerade gegen den allerneuesten Antinationalismus, der schon deswegen nun ja nichts mehr Besonderes an Deutschland sehen möchte, um sich seine hübsche linke Bündnispolitik nicht madig reden zu lassen, dass dagegen darauf zu beharren bleibt, dass ähnliche Entwicklungen allein schon aufgrund der unterschiedlichen historischen Bezüge nicht die gleiche Bedeutung haben. Und ich denke, das gilt auch heute noch. In historischem Hinsicht kann man das nochmal versuchen, sehr schlaglichtartig auf den Punkt zu bringen, wenn man sich einfach nochmal in Erinnerung ruft, dass ja nun die Entwicklung in den unterschiedlichen europäischen Ländern, so banal das ist, vollkommen unterschiedlich gewesen sind. In Deutschland ist der Nationalsozialismus bekanntlich als eine demokratisch legitimierte, als eine massenhaft legitimierte Volksbewegung an die Macht gekommen. Und die deutsch-österreichische Volksgemeinschaft hat nun gerade im Vernichtungsantisemitismus und im gemeinsam begangenen und dann beschwiegenen Vernichtungskrieg im Osten zu sich gefunden. In anderen Ländern hingegen, also auch wenn das sicher notwendig ist, in Zukunft viel stärker auch über die eben doch massenhafte Kollaboration auch in allen möglichen europäischen Ländern zu sprechen, aber trotzdem in anderen Ländern sah das ja nun bekanntlich anders aus, um das auch nur an zwei Beispielen nochmal zu illustrieren. In Holland hat es halt einen Generalstreik gegeben, wie dort der Judenstern zum Beispiel eingeführt werden sollte, oder in Dänemark hat die Bevölkerung, und zwar unter ziemlich massenhafter Beteiligung, groß angelegte Aktionen zur Fluchthilfe für die dänischen Juden und Jüdinnen organisiert, was dazu geführt hat, dass kaum dänische Juden und Jüdinnen in der Shoah ermordet wurden. Auf einer theoretischen Ebene kann man das versuchen, in aller Kürze vielleicht nochmal so zu fassen. Auch wenn die Aufhebung dieses Widerspruchs von Kapital und Arbeit in der Volksgemeinschaft und die Verlängerung so eines natürlich wertverwertungsimmanenten antikapitalistischen Ressentiments zum Massenmord, also zum Massenmord an Juden und Jüdinnen, also an einem zugleich abstrakten und biologisch konkretisierten, sowohl inneren wie äußeren Feind, auch wenn das alles allen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften als Möglichkeit selbstverständlich innewohnt, in Deutschland ist sie eben Realität geworden. Nationalismus bedeutet immer die ideologische Affirmation von Kapitalproduktivität und Staatsloyalität. Der spezifisch deutsche Nationalismus, wie wir ihn aber aus dem Nationalsozialismus kennen und dessen ideologischer Gehalt sich heute natürlich nicht nur oder gar nicht in erster Linie unter der Fahne der Bundesrepublik Deutschland breit macht, dieser Nationalismus impliziert in letzter Konsequenz zudem Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen, also die in Auschwitz und anderswo praktizierte Übersetzung einer irrationalen, nahezu pathologischen Rationalität von Kapitalverwertung und staatlicher Herrschaft in einen ebenso industriell wie, können es zynischerweise sagen, auch handwerklich betriebenen und bürokratisch organisierten Massenmord. Ein Massenmord, der Ausdruck des letztlich natürlich nicht verwirklichbaren Wunsches ist, die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses abzuschaffen, um das Kapitalverhältnis als solches zu retten. Das ist so in etwa das, was in den letzten, naja, inzwischen kann man fast sagen, 20 Jahren versucht wurde, unter dem Begriff einer negativen Aufhebung des Kapitals zu fassen. Das ist in etwa das, wie ich das letzte Mal in Braunschweig eingeladen war, wo ich ausführlicher zu referiert habe. Und wenn das unter anderem den Kern der nationalsozialistischen Volkserhebung ausmacht, dann stellt sich natürlich heute die Frage, nachdem sich das ja, weil es da vorne auch groß nochmal steht, gegen die junge Union richtet, droht sowas eigentlich heute von der jungen Union? Beziehungsweise droht sowas in erster Linie von der jungen Union? Oder droht sowas nicht vielleicht viel mehr von einer Linken, die sich gerade im globalen Maßstab mit beispielsweise den islamischen Dschihadisten gemein macht? Oder droht sowas vielleicht perspektivisch auch, wenn sich das irgendwie radikalisieren sollte, nicht vielleicht eher von irgendwelchen ökologisch angehauchten Wutbürgern in Deutschland und nicht unbedingt der jungen Union, wo ihr offensichtlich irgendwie einiges an Recherchemühe aufbieten musstet, um die fünf Nazis, die natürlich wahrscheinlich in der jungen Union in irgendwelchen Ortsverbänden noch rumhüpfen, auch ausfindig zu machen. In Bezug auf diese Wutbürger ist mir in der Vorbereitung ein sehr schönes Zitat untergekommen, was schon sehr viel älter ist, nämlich aus dem Jahr 1980. Ein mittlerweile, glaube ich, emeritierter Professor für Politikwissenschaft, der leider ziemlich in Vergessenheit geraten ist, Rainer Rothermund, hat bereits 1980 ein ziemlich hellsichtiges Buch geschrieben, unter dem Titel Verkehrte Utopien, Nationalsozialismus, Neonazismus, Neue Barbarei. Das ist eigentlich in seiner Gesamtheit ausgesprochen empfehlenswert, dieses Büchlein. Ich erwähne das in diesem Zusammenhang, weil es da 1980, also quasi noch im Gründungsprozess der Grünen, eine, wie ich finde, sehr hellsichtige Bemerkung gibt, auf die mich letztens Clemens Nachbarn aufmerksam gemacht hat und ich da kurz vorlesen möchte, um nur schlaglichtartig zu beleuchten, was ich damit meine, wenn ich sage, droht das denn tatsächlich von der jungen Union in erster Linie? Also warum eigentlich dieser Fokus nun gerade auf die Jugendorganisation der Unionsparteien? Rothermund schreibt 1980, das ist mehr so in Form einer Notiz formuliert, vielleicht zukunftsträchtigte Variante zur Krisenlösung, Doppelpunkt, die Alternative derer, die sich zum Anwalt gefährdeter Natur und des Lebens machen. Ihre historische Chance, also ihre Gefahr, könnte darin bestehen, dass die Logik subjektiver Entsubjektivierung tatsächlich zu erfüllen. Damit ginge von ihnen, ganz im Gegensatz zu den Neonazis, tatsächlich Gefahr aus, weil nicht ewig Gestrige am Werke wären, sondern gleichsam Morgige. Das, denke ich, ist eine ausgesprochen bedenkenswerter Einwand gegenüber so dieser klassischen Vorstellung, dass eine neue Form von Barbarei nun unbedingt mal von den Neonazis oder halt dann von irgendeiner konservativen Jugendorganisation in erster Linie vorangebracht werden würde. Ein weiterer Punkt ist, dass ich denke, dass man heute darauf hinweisen muss, dass der Nationalsozialismus zwar, so wie ich das gerade eben auch versucht habe auszuführen, in Deutschland oder von Deutschland ausgehend stattgefunden hat, dass aber trotzdem sowohl der Faschismus als auch der Nationalsozialismus im Besonderen bereits eine Art internationale Konstellation war. Und weil allein schon deswegen, weil das so ist, ist natürlich auch das, was man dann Postfaschismus oder Postnationalsozialismus nennt, eine internationale Konstellation. Und es ist tatsächlich so, dass in einer schlecht verstandenen antideutschen Kritik schon immer es eine vollkommen unbegründete Fixierung auf den Territorialstaat Deutschland gegeben hat. Und ich finde, dass der bereits eben schon erwähnte Clemens Nachbarn das vor mittlerweile fast 10 Jahren in einem Sammelbändchen, was ich herausgegeben habe, sehr schön auf den Punkt gebracht hat, worum es eigentlich bei einer antideutschen Kritik gehen würde. Und das ist eine etwas längere Formulierung, die ich aber sehr gelungen finde und die deswegen ebenfalls vorlesen möchte. Und ich wundere mich immer, dass solche Formulierungen, die wie gesagt mittlerweile fast über 10 Jahre alt sind, in diesen aktuellen, ich würde fast sagen, Spiegelfechtereien zwischen sogenannten Antinationalen und sogenannten Antideutschen, wie sie jetzt irgendwie in regelmäßigen Abständen auch auf irgendwelchen Kongressen stattfinden, also zwischen einem Antinationalismus, wie er, wenn ich das richtig verstehe, auch von euch vertreten wird, und einer, wie ich sagen würde, eher zu einer schlechten Angewohnheit verkommenen und geradezu bekenntnishaften Antideutschtum, dass in diesen Spiegelfechtereien solche Formulierungen eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Clemens Nachbarn hat also bereits im Jahr 2003 sehr treffend auf den Punkt gebracht, was unter diesem Begriff Deutsch eigentlich zu verstehen sei oder was mit deutscher Ideologie eigentlich in einer vernünftigen Ideologiekritik gemeint sein könnte, wenn er schreibt: Das, was deutsch ist, ist keine fixe Eigenschaft, die sich positiv mit mentalitäts- oder kulturgeschichtlichen Spekulationen beschreiben ließe, sondern eine politökonomische Konstellation. Eine kapitalistische Vergesellschaftung also, die aus der Not historischer Verspätung eine Tugend macht und worin der das säumige Bürgertum substituierende Staat sich zugleich an die Spitze einer antibürgerlichen, antisemitischen Volksbewegung setzt und schließlich mit der Gesellschaft zu einem in massenmörderischer Aktion gegen die Juden sich definierenden gesellschaftlichen Massenracket verschmilzt. Das ist so eine sehr kurz gefasste Variante, die Entwicklung, die es in Deutschland vom 19. Jahrhundert irgendwie bis zum Nationalsozialismus gegeben hat. Diese Konstellation, so Nachbarn weiter, kann deshalb deutsch genannt werden, weil sie hierzulande zuerst sich etabliert hat und ihre bestialischen Potenziale voll entfalten konnte. Aber sie ist an sich selbst kein historisch oder territorial eingrenzbares Phänomen, sondern entspringt der konstitutiven Pathologie kapitalistischer Krisenbewältigung und hat den Wirkungskreis ihrer vormaligen Exekutoren längst überschritten. Ja? Das ist so, das schreibt vor über 10 Jahren jemand, der so als vollkommen zu Recht als einer der Vordenker irgendwie einer antideutschen Kritik angesehen wurde. Und wie gesagt, deswegen ist es ausgesprochen merkwürdig, dass sowas in diesen Spiegelfechtereien heute so kaum zur Kenntnis genommen wird. Gerade dieser Schluss dieses Zitats deutet natürlich darauf hin, dass man in erster Linie von der Vorbildwirkung Deutschlands heute reden muss, nämlich der Vorbildwirkung, die dieses Land und diese spezifische Form eines Nationalismus in der sogenannten Dritten Welt gehabt hat und insbesondere natürlich in der islamischen und der arabischen Welt. Es ist Fakt, dass nach 1945 sich das Zentrum der offen antisemitischen Agitation und auch Praxis verschoben hat. Ja, wohlgemerkt der offen antisemitischen Agitation und Praxis. Und natürlich hat sich das in den arabischen und islamischen Raum verschoben. Man kann, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, was für eine unglaubliche Vorbildwirkung das gehabt hat und auch nach wie vor hat, dass die Deutschen ja nicht nur bewiesen haben, dass man so einen Weltkrieg und seine Massenvernichtung entfesseln kann und tatsächlich in die Tat umsetzen kann, sondern dass sie vor allem bewiesen haben, und zwar ein für alle Mal in der Weltgeschichte, dass man damit mehr oder weniger auch durchkommt. Also dass man eben nicht nur einen Vernichtungskrieg führen kann, glaube, die aktuelle Zahl sagt, 25 Millionen Sowjetbürger ermorden kann und vor allem 6 Millionen Juden und, ermorden kann, sondern sie haben vor allem bewiesen, dass dann danach nicht sonderlich was passiert, wenn man das gemacht hat, ja, dass man damit also durchkommt. Sie haben also ein Exempel statuiert, dass diese massenmörderische negative Aufhebung des Kapitals eine mögliche wahnhafte Form von Krisenlösung ist. Und dementsprechend ist das etwas, was nach wie vor aktuell ist und gerade genau in solchen Regionen aktuell ist, wo es eben auch eine ganz offene antisemitische Agitation nach wie vor gibt. Ausgehend von diesen paar Bemerkungen, die ich da irgendwie vorgebracht habe, könnte man nun gut über völkischen und republikanischen Nationalismus reden oder über die eben im Aufruftext und in der Einleitung gerade ja auch nochmal aufgeworfene Frage, ob es nun den deutschen Sonderweg gibt oder Deutschland nur eine Nation unter vielen ist, oder man könnte auch eher die Frage diskutieren, ob denn diese Gegenüberstellung oder auch diese Fragestellung so überhaupt Sinn macht, wo ich mir nicht so recht sicher bin. Gerade mit dem Verweis auf das, wie ich finde, sehr gelungene Zitat von Clemens Nachtmann bin ich mir da gar nicht sicher, weil ich glaube, das hebt so ein bisschen genau diese Frontstellung und Fragestellung da ein wenig auf. Aber dann habe ich, wie gesagt, einen Blick in diesen Aufruftext gelesen und habe mir gedacht, ich sage lieber noch ein paar andere Sachen. Denn da sind mir doch eine ganze Reihe von Sachen aufgestoßen, die mir gleichzeitig aber eben auch in einer Reihe von Texten vom ums ganze Bündnis aufgestoßen sind. Und wenn man dann schon mal zusammensitzt, kann man ja versuchen, das alles mal aufs Tapet zu bringen. Das allererste, aber da will ich mich gar nicht lange irgendwie dran aufhalten, war, wenn dann da so sehr klare Feststellungen drinstehen, wie die Junge Union ist ganz klar vertritt ganz klar rassistische und nationalistische Positionen, wo ich zumindest mal nachfragen würde, was denn die ganz klar rassistischen Positionen sind, wenn man zumindest nicht irgendwie so einen vollkommen aufgelösten und aufgeweichten Begriff von Rassismus irgendwie in Anschlag bringen möchte. Das wäre aber, wie gesagt, nur so eine Nachfrage. Und natürlich wird dann als nächste Frage Sie anschließen, was unterscheidet Sie dann tatsächlich so maßgeblich von anderen Jugendorganisationen, anderer demokratischer und selbstverständlich auch insofern nationalistischer Parteien und Jugendorganisationen in Deutschland, weil die natürlich alle irgendwie fürs Wohl der Nation Deutschland irgendwie agitieren und eintreten mit ihren jeweils unterschiedlichen Parteiprogrammen halt. Viel mehr aufgestoßen sind mir aber ganz andere Sachen. Da steht dann zum Beispiel, wir fordern nicht weniger als eine Welt ohne rassistische Ausgrenzung und nationalen Wahn. Und das könnte nun tatsächlich auch aus jedem Flugblatt der jeweiligen antizionistischen Bande in jeder erdenklichen deutschen Stadt stammen. Insofern ist es im Übrigen auch wahrscheinlich kein Wunder, dass hier ja eigentlich auch ein Vertreter, soweit ich das verstanden habe, der ja durchaus stramm antizionistischen Wildcat hätte sitzen sollen, wenn es nach dem Willen der Veranstalter gegangen wäre. Die hatten dann nur keine Lust, mit so Leuten wie uns oder mit mir, ich weiß es nicht genau, zu diskutieren. Ich glaube, dass dieser Aufruf ein mal antinationaler und mal schlecht antideutscher Bekenntnisaufsatz ist über weite Strecken. Und das Erste, was einem wirklich auffällt, wenn man das liest, ist, dass eine Sache gar nicht vorkommt, nämlich eine Nation, und ich glaube, dass es kein Zufall ist, nämlich dass Israel in diesem Text überhaupt nicht vorkommt. Man redet also über, ich glaube, 5 DIN A4 Seiten oder 6 DIN A4 Seiten über den deutschen Nationalismus und die deutsche Nation. Aber die Konsequenz aus der äußersten Form des deutschen Nationalismus, nämlich dem nationalsozialistischen Vernichtungswahn, nämlich der Staat Israel, beziehungsweise die Verwirklichung des jüdischen Nationalismus in Form der zionistischen Staatsgründung 1948, wird überhaupt nicht thematisiert, kommt überhaupt nicht vor, wird mit keinem Wort erwähnt. Und das nach über 20 Jahren Debatte, nachdem man offensichtlich zu Unrecht geglaubt hat, dass selbst die dümmsten Antinationalisten inzwischen irgendwie gelernt haben, dass man doch irgendwie zu diesem Sonderfall des israelischen Nationalismus, der israelischen Nation zumindest irgendetwas sagen muss. Und das muss man offensichtlich eben nicht mehr. Und das lässt sich eben nicht nur an diesem Aufruftext zum heutigen Aktionswochenende festmachen, sondern auch an einer ganzen Reihe von Publikationen von dem ums ganze Bündnis. Zum Beispiel den aktuellsten Text von Top Berlin, der eine, korrigiere mich, wenn das falsch ist, einer der maßgeblichen Gruppen im ums ganze Bündnis ist. Dieser Text Zurück in die Politik, der gleich mit der Parole anfängt, antinationale Kritik ist die Wahrheit des antideutschen Gefühls. Und weil es eben um antinationale Kritik geht, also das wird da ja nun mittlerweile ganz deutlich so ausgesprochen, am Anfang waren die sich, glaube ich, ja selber nicht so ganz sicher, worauf sie eigentlich hinaus wollen, weil es darum geht, darf von Israel auf gar keinen Fall die Rede sein. Ganz ähnlich wie in der internationalen und insbesondere in der europäischen Politik, wo der jüdische Staat ja immer mehr und auch immer expliziter als irgendwie lästiger Störenfried wahrgenommen wird, den man natürlich am liebsten irgendwie eigentlich loswerden möchte, scheint den neuesten Antinationalisten die zionistische Nation ebenfalls eine Last geworden zu sein. Damit er vermutlich irgendwie ahnt, dass man nicht mehr ganz so forsch drauf losformulieren könnte, wenn man den Zionismus in Israel in irgendeiner Form zumindest zum Thema machen würde, lässt man es einfach konsequent bleiben. Und das sogar dann, wenn man sich ja nun, wo man dann darüber reden könnte, wie sinnvoll sowas eigentlich ist, wenn man sich mit einer nun wirklich dezidiert antizionistischen Linken konfrontiert sieht. Wenn ich das richtig gesehen habe, gab es letztens eine Veranstaltung in Griechenland von eurem Bündnis. Soweit ich weiß, ist das mit keinem Wort auch irgendwie nur ein Thema geworden. Und wer auch die griechischen linksradikalen Zustände auch nur ein bisschen kennt, weiß natürlich, dass das einer der Knackpunkte dort gewesen wäre, dass wenn man sich sowas schon antut, mit diesen Leuten dort zu diskutieren, dass man das halt zum Thema macht und sich genau darüber dann mit denen streitet. Und soweit ich sehe, hat das gar nicht stattgefunden. Und dann kann man natürlich auch immer munter drauf los schwadronieren, wenn davon eben gar keine Rede ist. Und zum Beispiel vom Rassismus, sozialer Ausgrenzung im kapitalistischen Normalvollzug, so wie das dann in diesem Aufruf wieder heißt. Und natürlich findet man das alles ganz im Stil, auch in dem Aufruf für heute, im Stil der diversen ums ganze Gruppen in erster Linie eines, nämlich Scheiße. Und wahrscheinlich kennen viele von euch diese diversen Flugblätter, Aufruftexte, Kongressankündigungen und Grundsatzpapiere der letzten Jahre von ums ganze Bündnis, wo alles mögliche Scheiße ist. Und weil ich da auch schon immer was zu sagen wollte und letztens Kollegen aus Berlin einen sehr schönen kurzen Text dazu geschrieben haben, möchte ich den gern kurz vorlesen. Ich hoffe, das wird nicht zu lang, was ich da mache, aber wir sind ja nur zu zweit am Podium. Das ist ein kurzer Einwand, eine kurze Polemik der Basisgruppe Politikwissenschaft aus Wien, die den schönen Namen hat, Straßen aus Scheiße. Ihr wisst, die Zeitschrift des Uns-Ganze-Bündnis heißt Straßen aus Zucker. Straßen aus Scheiße, der Code ist ein Meister aus Deutschland. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das sind die drei Lieblingswörter der berufsjugendlichen Pop-Antifa von Wien bis Hamburg. Jetzt kommt eine Reihe von Zitaten. Kein Applaus für Scheiße. Die deutsche Normalität, ein Potpourri aus Scheiße. Jedes Jahr dieselbe Scheiße. Staat, Nation, Kapital, Scheiße. Und, besonders dämlich, die Nation als Garant für das Hervorbringen von Scheiße. Eine psychoanalytische Betrachtung der Lust am Spielen mit dem eigenen und fremden Code könnte zwar interessante Ergebnisse hervorbringen, soll hier aber nicht Thema sein. Vielmehr geht es um die Frage, wieso Gruppen, die selbst zumeist aus Jugendlichen bestehen, sich hier noch einmal krampfhaft selbst infantilisieren. Ist es das postpubertäre Glück, endlich Scheiße sagen zu können, ohne dass Mama oder Papa mit dem drohenden Zeigefinger daneben stehen? Es wäre jedenfalls eine bestenfalls konformistische Revolte. Denn was Knigge 200 Jahre lang aufgebaut hat, wird durch 2 Stunden Kulturindustrie schneller und nachhaltiger vernichtet, als es diese selbst wollen könnte. Scheiße ist heutzutage selbst für Großeltern kein Grund mehr, sich zu beschweren. Der Verdacht, dass es hier scheinbar um das Ausleben kindlicher Gefühle geht, zielt zwar in die richtige Richtung, übersieht aber den instrumentellen Charakter, den das Wort in den eingangs zitierten Sätzen hat. Es geht nicht um das kindliche Experimentieren mit Wörtern, die vielleicht doch noch mit einem gewissen gesellschaftlichen Tabu beladen sind, sondern darum, eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Jugendliche und jugendlich Gebliebene. Das Scheiße hat dabei 2 Funktionen. Es soll eine gewisse Lässigkeit signalisieren, zeigen, dass es hier nicht so verkrampft politisch zugehe, wie das in politischen Zusammenhängen, zumal Linken, nun mal gang und gäbe ist. Außerdem eignet es sich, um innere Widersprüche auszumerzen. Man kann, wie es im Jargon heißt, Theorie betreiben und gleichzeitig dem Aktionismuspöbel augenzwinkernd signalisieren, dass man das mit der Theorie ja eh nicht so ernst meine und hier trotzdem alle mitmachen können. Das Scheiße hat aber, ist gleich zu Ende, hat aber auch noch eine 2. Funktion und die mag den Verfasserinnen solcher Texte vielleicht selbst nicht so ganz bewusst sein. Es ist Platzhalter für das Schlechte, das so weder in Begriffe gefasst noch überhaupt begriffen werden muss. Das drückt sich in Sprüchen wie jedes Jahr dieselbe Scheiße aus. Ein Spruch, der eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wogegen er sich richtet, aber das bedingungslose Mitmachen gegen das Unbenannte, was auch immer, einfordert. Das entspricht der zeitgemäßen Tendenz, in welcher Aktionismus nicht wie eben als Mittel zum Erreichen eines bestimmten Zweckes ist, sondern Selbstzweck wird. Der mit Scheiße garnierte Aufruftext ist dann nur mehr die Legitimation für ein Handeln, das auch sehr gut ohne Aufruftext oder Legitimation auskommen würde. Statt wie einst nie wieder Deutschland, heißt es heute nie wieder Scheiße. So viel dazu. Aber kurz doch nochmal zurück auch zu dem heutigen Aufruftext. In vollendeter Beliebigkeit wird dort das Glaubensbekenntnis jedes aufrechten Antinationalen rausgeschmettert, wenn es heißt, das Konstrukt der Nation erfüllt dabei immer noch dieselbe Funktion, nämlich die Absicherung kapitalistischer Herrschaft. Kein Wort über den enormen historischen Fortschritt, den die Konstitution der Nation selbstverständlich auch bedeutete, und erst recht kein Wort über die Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen und ganz erst recht kein Wort über die zionistische Nation. Und so stellt sich das ja eben auch schon, nachdem es ja auch hier nun das ganze Bündnis sitzt, so stellt sich das auch schon in dieser MG-Wiederbelebungsbroschüre dar, also in diesem Heftchen Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit, sozusagen das Grundlagenpapier dieses neuesten Antinationalismus. Da schafft man es ernsthaft auf 120 Seiten gleich, also nicht nur in einem kurzen Aufruftext, sondern auf 120 Seiten kein einziges Wort zu Israel und dem Zionismus zu sagen, sich also schlicht darüber auszuschweigen. Wobei man natürlich auch sagen könnte, angesichts dessen, was die Stichwortgeber des Ums Ganze Bündnis, also die ehemalige marxistische Gruppe oder der heutige Gegenstandpunkt, was die so zum, wie es bei ihnen dann heißt, rassistisch-zionistisch-kolonialistischen Siedlerstaat Israel so zum Besten geben, ist das vielleicht auch sogar besser. Aber selbst wenn es nun nicht mehr so abstrakt wie in der genannten Broschüre um Staat und Nation im Allgemeinen geht, sondern wenn es sehr konkret um einen ganz bestimmten Staat oder besser vielleicht Unstaat geht, nämlich um das iranische Regime und um die iranische Freiheitsbewegung, schafft es zum Beispiel die Antifa F, wobei man dazu sagen muss, dass sie insofern da die löbliche Ausnahme ist, weil sie im Gegensatz zu dem Großteil der Linken sich überhaupt für das Thema interessiert, schafft es aber die Antifa F, eines der Kernelemente der Ideologie dieses Regimes, also des iranischen Regimes, nämlich den Hass auf Israel, einfach beiseite zu lassen. Und eure Genossen von Tod Berlin haben daraus ja in gewisser Weise dann auch gleich die Konsequenz gezogen, sind dann noch ein Stück weitergegangen und haben sich ausgerechnet auf einer Solidaritätsdemonstration mit jenen Leuten, die gegen ein Regime kämpfen, das Israel vernichten möchte, über Israel-Fahnen aufgeregt. Und sich so also eigentlich ganz offen in das Lager der Antizionisten geschlagen, wo aber natürlich ein aufrechter Antinationalist konsequenterweise auch hingehört. Und nun geht es hier, wie ich schon erwähnt habe, an dem Wochenende ja um die Junge Union. Und ich würde tatsächlich ganz gerne die Frage aufwerfen, ob irgendjemand hier einen Anlass bekannt ist, wo denn die Junge Union sich über Israel-Fahnen auf ihren Veranstaltungen aufgeregt haben. Und wenn das nicht so ist, unterscheidet sich diese Junge Union in diesem Punkt nicht durchaus in sympathischer Weise von den kraftmeierischen Scheißebekämpfern. Ihr wollt ja, wie ihr mir geschrieben habt, auch über Aussichten für linksradikale Praxis diskutieren. Und da denkt man sich natürlich gleich erstmal, ob man jetzt auf ein Castor-Protest-Wochenende eingeladen ist. Aber ich will, gerade nachdem es hier ja, wie ihr schreibt, gegen die reaktionären Jungspunde von der CDU gehen soll, mit einer Notiz von Max Horkheimer aus dem Jahr 1967 auf diese großartige Praxisfrage antworten. Ein Zitat von Horkheimer von 1967, also einer Zeit, wo die studentische Jugend der damaligen Zeit, ganz ähnlich wie ihr heute, über linksradikale Praxis diskutieren würde. Diese Notiz, die den sehr schönen Titel trägt, die Pseudoradikalen, schreibt er: Heute kommt es darauf an, zu retten, was von der persönlichen Freiheit noch übrig ist. Radikal sein heißt heute konservativ sein. Das Problem ist aber nun, dass auch jene Konservativen, die ihr ja hier gleich in ihrer Gesamtheit zu Reaktionären erklärt, was bekanntlich schon nochmal was anderes ist, dass auch diese Konservativen mit diesem Diktum von Horkheimer offenbar selbst nicht mehr viel anfangen können. Und das zeigt sich, ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich da in der Diskussion ganz sicher sowieso noch 10-mal drauf zu sprechen komme, das zeigt sich zum Beispiel in der Iran-Politik, die das heutige Deutschland natürlich unter der aktuellen Führung genau dieser Unionsparteien, also jener Konservativen, betreibt, wo ziemlich deutlich wird, dass das offensichtlich nicht in erster Linie darum geht, das zu verteidigen, was von persönlicher Freiheit noch übrig ist. Und da wird das Problem dann natürlich deutlich, denn da geht es nun keineswegs nur um die CDU, sondern ganz im Gegenteil, wenn es um diese grauenhafte, sei es mal Appeasement, sei es mal Kollaborationspolitik mit dem iranischen Regime geht, also ein Regime, das den Holocaust-Leugnern in Israel vernichten möchte, versucht, Nuklearwaffen zu erwerben, Schwule an Baukränen aufhängen, Frauen unterdrückt und so weiter und so fort. Man muss da heutzutage nicht mehr wahnsinnig ins Detail gehen. Man kommt sich auch mal blöd vor, das nochmal überhaupt großartig aufzuzählen, was ohnehin ja eigentlich alle wissen könnten. Gerade was diese grauenhafte Politik des Rechtsnachfolgers des Dritten Reiches, also der heutigen Bundesrepublik Deutschland, angeht, ist es ja sogar tatsächlich so, dass viel eher Parteien wie die SPD und insbesondere die Grünen und noch viel stärker die Linkspartei jene Parteien sind, die die fürchterlichste Politik gegenüber diesem Regime betreiben. Und insofern meine ganz ernst gemeinte Frage, ob ihr denn auch ein Aktionswochenende demnächst organisieren werdet, zum Beispiel, wenn die Iran-Hofierer und Hamas-Flottisten von der Linkspartei in Braunschweig oder in eurer Gegend tagen. Ob ihr also ebenfalls euch die Mühe antun werdet, ein Aktionswochenende inklusive Workshops, Podiumsdiskussionen und einer Demo samt Aufruf, das Ganze zu stürmen. Ihr schreibt immerhin, wir kommen, um zu stören, wo man schon wieder denkt, man ist irgendwie auf dem Castor-Aktionswochenende. Und vielleicht ist es auch gar kein Zufall, dass bei Top Berlin mittlerweile dieses Castor-Schottern sogar als irgendwie Hoffnungsträger fungiert. Die Frage ist also, wird das irgendjemand machen? Und natürlich wird das keiner machen und schon gar nicht die ums ganze Leute. Denn von denen weiß man ja schon aus den letzten Jahren, dass sie zwar gegen den, wie sie das nennen, antimuslimischen Hassprediger Gerd Wilders mobil machen, sich aber gar nicht dafür interessieren, wenn in Berlin zum Beispiel gegen die Hamas-Solidarisierer in der Linkspartei demonstriert wird. Um nicht missverstanden zu werden und natürlich auch schon langsam zum Schluss zu kommen, es geht mir um alles andere als nun um eine vorbehaltlose Verteidigung der Union, der Jungen Union oder der Unionsparteien. Allein schon deswegen, weil sie eben auch bezüglich jener Dinge, die ich hier einfordere, selbst Teil des Problems sind. Und das sieht man am allerdeutlichsten wahrscheinlich an jedem Bundestagsbeschluss, den es nach dieser Hamas-Solidaritätsflotte im letzten Jahr gegeben hat, wo es einen Allparteienbeschluss zur Verurteilung Israels gegeben hat und wo Israel von allen Parteien aufgefordert wurde, diese absolut notwendige Blockade des Gazastreifens aufzuheben. Und wo man dann, also es lohnt sich sehr, auch die anschließende Diskussion oder dem vorausgegangenen Diskussion im Bundestag sich anzuschauen, wo dann plötzlich die Unionsparteien, jemand wie Wolfgang Gerke, den außenpolitischen Sprecher der Linkspartei, sehr dafür loben, dass er jetzt plötzlich ja irgendwie so vernünftige Sachen macht und die Linkspartei sich über die Union begeistert, wo es also plötzlich eine Allparteien-Koalition gibt. Und das heißt, und damit komme ich tatsächlich schon zum Schluss, wenn es um Israel geht, kann man sich nicht einmal mehr auf den Antikommunismus der Unionsparteien verlassen. Und das wäre vielleicht mal eine vernünftige Kritik, mit der man die Junge Union konfrontieren sollte. Vielen Dank. Ja, danke. Gut, ja, wir würden, wenn ihr Fragen habt, würde ich euch bitten, das noch ein bisschen zurückzuhalten, dass jetzt erstmal die FD die Gelegenheit hat, darauf zu antworten. Ja, auch von unserer Seite vielen Dank für die Einladung und nochmal eine Entschuldigung, dass wir zu spät gekommen sind. Wir haben den Weg nach Braunschweig leider nicht direkt gefunden, aber jetzt sind wir ja da. Ich spare mir jetzt ganz viel von der Vorrede, weil wir erst dachten, okay, wir sind ja hier dann, wenn nur Stefan Griegert da ist, auch so ein bisschen als Praktiker eingeladen und müssen dann nochmal kurz vorstellen, was wir so machen. Das spare ich mir jetzt aus Zeitgründen. Vielleicht sagen wir aber noch, oder sage ich trotzdem noch was dazu, was wir machen, was uns ja gerade abgesprochen wurde, dass wir das tun würden. Wir haben neben dem, dass wir ganz viel von diesen schrecklichen sozialen Kämpfen und Auseinandersetzungen tatsächlich mitmachen, die eben gerade ja kritisiert wurden, relativ viel wirklich in dieser Iran-Solidaritätsgeschichte gemacht und uns auch ziemlich viel in die Debatte in letzter Zeit eingebracht. Was macht eigentlich eine linksradikale oder wie auch immer revolutionäre Antifa-Politik mit so einem Phänomen wie dem islamischen Fundamentalismus? Und versuchen das auch unter anderem da in Griechenland bei Veranstaltungen, also ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus, da in Debatten einzubringen. Das eigentliche Thema ist ja aber ein anderes, nämlich warum, wie und wieso, weshalb gegen Deutschland, anlässlich des Deutschlandtages der Jungen Union. Das ist eine Frage, die wir uns in dem bereits angesprochenen Grundlagentext von ums Ganze auch mehrfach vorgelegt haben, weil wir überlegt haben, okay, wie kann eigentlich heute eine Kritik an Staat, Nation und Kapital einigermaßen vernünftig formuliert werden und auch so, dass sie gewissermaßen in der Praxis in der Lage ist, einen Unterschied zu machen. Und dafür haben wir uns erstmal angeguckt, okay, was sind denn die Kritiken an Nationalismus in Deutschland, die nicht das sind, was oder wo wir sagen würden, okay, das reicht nicht aus. Ich würde das jetzt kurz vorstellen, dann nochmal kurz versuchen zu skizzieren, was dagegen unser Versuch einer Reformulierung einer antinationalen Kritik ist. und dann letztendlich zu der Frage kommen, okay, was bedeutet das eigentlich für eine Einschätzung des heutigen deutschen Nationalismus? Und natürlich auch, was bedeutet das für die Frage, was tun und was sind irgendwie linke Perspektiven heute? Erstmal gibt es ja drei Varianten, wie man Deutschland oder deutschen Nationalismus kritisieren kann, die einem so ins Auge springen, wenn man drüber nachdenkt. Das wäre einmal die Variante, über die deutsche Geschichte zu gehen und natürlich den Nationalsozialismus da als herausragendes Beispiel. Ein zweiter Punkt wäre, über die Politik in Deutschland zu gehen und zu sagen, also wegen der Politik, die hier gemacht wird, kann und soll man sich mit Deutschland nicht identifizieren. Und der dritte Punkt wäre, das ist ja so ein bisschen der traditionell linke Punkt, man geht darüber, dass Nationalismus gewissermaßen als ein Instrument der wie auch immer herrschenden Politik begriffen wird, um eben bestimmte soziale Unterschiede zu verdecken. Das sind alles Aspekte, wo wir sagen würden, das trifft natürlich was am Nationalismus generell und auch am deutschen Nationalismus natürlich vor allen Dingen, aber auch quasi in so einer grundsätzlichen theoretischen Perspektive, wie man Nationalismus thematisieren und vor allen Dingen kritisieren kann. Das bringt aber auch alles Probleme mit sich. Weil natürlich kann man sagen, und Stefan hat das ja gerade wortreich getan, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit, wie es ja heutzutage genannt wird, in Deutschland und vor allem des Nationalsozialismus vollkommen ungenügend ist, dass zum Beispiel die Zwangsarbeiterentschädigung ein absoluter Witz ist und so weiter und so fort. Das Problem bleibt ja aber trotzdem irgendwie, dass wenn man gewissermaßen, dass der Hauptpunkt, der einem gegen Deutschland und deutschen Nationalismus einfällt, der ist zu sagen, okay, das steht in der Tradition des Nationalsozialismus und hier wurde die Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet, dass man dann natürlich einen wahren Kern trifft, dass man aber zugleich nicht wirklich das trifft, was den deutschen Nationalismus heute in seiner Gänze ausmacht und da auch einiges nicht mit aufs Tablett bekommt und dadurch dann häufig gezwungen ist, so eine Umwegsargumentation aufzumachen, wie es ja eben hier gerade auch schon wieder anklang. Also da muss man dann irgendeinen senilen alten Schriftsteller herbeizitieren, der dann als Kronzeuge dafür herhält, dass irgendwie der Nationalsozialismus immer noch in Deutschland virulent ist. Und das ist neben dem, dass ich sagen würde, das stimmt nicht so ganz, einfach auch eine Art und Weise der Argumentation, die von ganz, ganz vielen Leuten schlicht und ergreifend nicht verstanden wird und auch, wie ich sagen würde, zu Recht für zumindest einseitig begriffen wird. Was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist, glaube ich, auch überhaupt der Versuch, und da wird es dann schon grundsätzlich gewissermaßen die aktuelle Gesellschaft immer nur über ihre Geschichte zu kritisieren, was dann häufig dazu führt, dass es so ein bisschen dieses Problem gibt, was so ein wenig anmutet wie das Kaninchen vor der Schlange, also dass man immer da sitzt und sagt, also wo droht jetzt die nächste Barbarei? Und wenn man sie nicht in Deutschland findet, dann muss man sie halt irgendwie nach außen exportieren und sagen, okay, da ist jetzt die deutsche Ideologie am wirkmächtigsten. Selbst wenn das stimmen würde, hat das das Problem, dass man dann gewissermaßen den demokratischen Normalfall des Nationalismus eben nicht richtig kritisieren kann, sondern so ein bisschen, was ja eben gerade auch schon anklang, als so ein Abfallprodukt, was jetzt nicht weiter wichtig ist und mit dem man sich eigentlich nicht beschäftigen sollte, hingestellt wird. Also insofern würden wir sagen, ist der Versuch, deutschen Nationalismus allein über die Geschichte und die Tradition des Nationalismus und die Zeit des Nationalsozialismus zu kritisieren, auf jeden Fall ungenügend. Zweiter Ansatz, der vor allen Dingen von Leuten wie der interventionistischen Linken, wenn sie sich denn mal mit Nationalismus beschäftigen, eher gewählt wird, ist zu sagen, okay, wir müssen und können den Nationalismus in Deutschland darüber kritisieren, dass wir sagen, die Politik, die in Deutschland und vom deutschen Staat ausgeht und gemacht wird, indem wir die kritisieren. Und da gibt es ja nun tatsächlich eine nicht enden wollende Menge an Schweinereien, die man aufführen kann, von irgendwelchen Nazi-Aufmärschen, die durchgeprügelt werden, über die Abschaffung des Asylrechts zur Waffenlieferung an den Iran oder Saudi-Arabien, Hartz IV und so weiter und so fort. Also die Liste der Schweinereien ist ziemlich lang. Das erklärt dann aber trotzdem auch noch nicht genau, warum das eigentlich ständig vorkommt und hat so ein bisschen das Problem, dass es immer die Schlagseite hat, dass es sich anhört, als würde da einfach schlechte Politik gemacht und wenn dann eben andere Politiker oder wie es bei der EL ja so gern heißt, andere Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft herrschen, dann würde es das alles gar nicht mehr geben. Das heißt, das kann nicht so richtig erklären, warum es systematisch eigentlich immer wieder zu solchen Formen von Politik kommt. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, ein bisschen banal. Das ist eher das, was die DKP und dieses Traditionsspektrum ja macht, zu sagen, okay, man muss Nationalismus in Deutschland kritisieren, weil es gewissermaßen ein Instrument der Herrschenden ist, um die Lohnabhängigen zu spalten. Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber es kann nicht erklären, warum die Leute immer wieder drauf reinfallen und warum eben so eine klassische Aufklärung dagegen offensichtlich nicht hilft. Also warum es offensichtlich ein Interesse gibt bei den Staatsbürgern, sich tatsächlich mit ihrem eigenen Staat ständig zu identifizieren und im Zweifelsfall auch ihre, wo man jetzt zumindest auf den ersten Blick sagen würde, klassischen Interessen dafür selber zu missachten. Also das fanden wir alles nicht so richtig überzeugend, deswegen haben wir dann gesagt, okay, müssen wir uns nochmal angucken grundsätzlich, was ist eigentlich Nationalismus, wie kommt es dazu und warum gibt es in unserer Gesellschaft das? Das geht natürlich nicht, ohne sich nochmal kurz anzugucken, was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich. Und das klang ja auch vorhin schon an, das ist natürlich die kapitalistische Gesellschaft. Um es kurz zu machen, wäre der entscheidende Punkt dabei zu sagen, diese Gesellschaft reproduziert sich die ganze Zeit darüber, dass sie eigentlich von menschlichen Bedürfnissen abstrahiert. Also dass eben nicht für die Befriedigung der Bedürfnisse produziert wird, sondern es wird produziert, um den Verwertungskreislauf am Leben zu halten. Nun hat diese Form gesellschaftlicher Reproduktion aber das kleine Problem, dass sie tendenziell dazu tendiert, sich kaputt zu machen selber, also gewissermaßen ihre eigenen Grundlagen zu untergraben und es deswegen so etwas wie den Staat braucht, der diese Grundlagen im Allgemeinen immer wieder aufrechterhält. Also das ist dann auch schon das erste Argument gegen so Organisationen wie ATTAC, die ja häufig gern das Spiel machen, zu sagen, okay, auf der einen Seite ist der Markt, da geht es nicht um menschliche Bedürfnisse und Interessen, deswegen müssen wir dagegen den Staat in Stellung bringen, der dann bitte unsere Bedürfnisse zur Geltung bringen soll. Das ist genau aus diesem Grund Unsinn, weil nämlich Staat und Kapital in diesem Sinne also zwei Seiten einer Medaille sind und nicht irgendwie Sachen, die auseinanderfallen würden. Der Staat ist insofern wichtig, das könnte man nochmal unterscheiden, dass es eigentlich zwei Dimensionen gibt. Einerseits sichert der Staat mit seinem Gewaltmonopol, also Polizei, Justiz und so weiter, die Eigentumsverhältnisse. Und andererseits macht er mit dem, was gemeinhin immer so als Politik bezeichnet wird in der Presse, macht er eigentlich auch eine Form von Gesellschaftsplanung. Also er reguliert gewissermaßen die Gesellschaft und genau darüber laufen wir auch die ganze Zeit eigentlich alle politischen Debatten, zumindest diejenigen, die, wie das in Deutschland so schön heißt, sich innerhalb des Verfassungsbogens bewegen, also demokratisch sein sollen. Das Entscheidende dabei ist, dass diese Auseinandersetzung über die richtige Politik immer eine ist, die darauf verwiesen ist, dass der Staat seine eigenen Grundlagen natürlich nicht untergräbt. Das heißt, er muss, um es ganz banal zu formulieren, in der Lage sein, Steuern einzutreiben. Und das heißt, er muss auf dem kapitalistischen Weltmarkt sich gegen andere Staaten durchsetzen können. Und das heißt wiederum, dass bei aller Politik, die im staatlichen Rahmen gemacht wird, letztendlich eher die Frage ist, wie machen wir das Kapital funktional und nicht ob. Was natürlich auch nochmal ein ganz problematischer Punkt ist, wenn man davon redet, dass es irgendwie eine demokratische, im Sinne von, da würde es irgendwie um Selbstbestimmung und Bedürfnisbefriedigung gehen, Gesellschaft ist, weil eben letztendlich immer nur zur Diskussion steht und zur Auseinandersetzung, wie wird der Erfolg auf dem Weltmarkt gegen andere Staaten und Standorte erreicht und nicht ob das erreicht wird. Davon ausgehend, jetzt mal so als Höllenritt quasi durch die Gesellschaftstheorie, wäre dann die Frage, okay, was bedeutet dann eigentlich Nationalismus? Und ich glaube, das ist ein Punkt, da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig auf der grundsätzlichen Ebene. Nationalismus erstmal überhaupt die Identifikation der jeweiligen Staatsbürgerin mit ihrem Gewaltmonopolisten ist. Und insofern natürlich eigentlich immer eine etwas paradoxe Angelegenheit, zumindest wenn man, wie wir als Linke oder Linksradikale davon ausgeht, dass beim heutigen Stand der technischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Wissens und so weiter und so fort sowas wie eine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft schon lange möglich wäre, bedeutet natürlich die Identifikation mit dem, und sei es in Anführungszeichen, eigenen Gewaltmonopolisten, dass man sich quasi immer mit dem Garanten dessen auch identifiziert, der dafür sorgt, dass es immer so weitergeht. Und das heißt natürlich auch, dass konsequent menschliche Bedürfnisse durchgestrichen werden und geschädigt werden. Dass das funktioniert, ist aber natürlich andererseits auch kein Wunder, weil was passiert, wenn man keinen Souverän hat, keinen Staat, der im Zweifelsfall sagt, okay, ihr seid mein Menschenmaterial, um euch kümmere ich mich und auf euch habe ich dementsprechend aber auch den richtigen Zugriff. Also das, was Foucault an irgendeiner Stelle mal als Biopolitik bezeichnet hat, sieht man genau an solchen Staaten, die heutzutage ja so ein bisschen als gescheiterte Staaten bezeichnet werden. Also als Staatsbürger von Somalia hat man in der Welt relativ schlechte Karten. Das sieht man spätestens dann, wenn man von der europäischen Grenzschutzpolizei im Mittelmeer einfach wieder zurückgeschickt wird oder einfach direkt dem Ertrinken überlassen wird. Das heißt, Nationalismus ist insofern natürlich etwas, was eine materielle Gewalt hat und was man nicht einfach dadurch aushebeln kann, indem man sagt, so Leute, ihr habt da irgendwie eine dumme Idee und überlegt euch das doch nochmal. Was da auch mit zusammenhängt und was, glaube ich, an dieser Stelle und auch für die Diskussion relativ wichtig ist, dass wenn man davon ausgeht, dass der Staat eben als solcher Staat das Kapital ist, wie Johannes Agnoli das mal genannt hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass das, was heutzutage so ein bisschen verharmlosend Außenpolitik genannt wird, immer eine ist, die unter bestimmten Zwängen steht, nämlich unter den Zwängen gewissermaßen sich gegen andere Staaten durchzusetzen, sich Vorteile zu erkämpfen. Und insofern heißt das natürlich auch, dass jeder Staat quasi tendenziell in sich selbst automatisch tendenziell tendiert, die anderen Staaten seine Geschäftsbedingungen aufzuzwingen. Und das heißt, dass diese große Unterscheidung, die ja gerne auch von Friedensbewegungen und in solchen Teilen der Linken gemacht wird, zu sagen, also da gibt es dann irgendwie imperialistische Staaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die friedlichen Staaten, die irgendwie dann zwar noch antiimperialistisch sein sollen, dass das in der Theorie nicht aufgeht und in der Geschichte bisher auch nicht aufgegangen ist, sondern es gewissermaßen im Interesse des Staates an sich selbst liegt, anderen Staaten seine Geschäftsbedingungen, wie gesagt, schon aufzuzwingen. Und insofern der etwas, wie mir scheint, verzweifelte Versuch, häufig in der antideutschen Debatte zu sagen, also da gibt es doch Staaten, die denen gewissermaßen persönliche Freiheit, Menschenrechte, was auch immer, über alles gehen würden, schon an diesem eigentlich ja banalen Punkt immer wieder scheitern. Und wenn man sich dann die Außenpolitik eines Landes wie der USA anguckt, oder ich würde aber auch sagen, eines Landes wie Israel, dann geht es da offensichtlich nicht nur die ganze Zeit darum, sich gegen äußere böse Feinde zu verteidigen, sondern natürlich geht es auch da um Interessenspolitik. Und das ist eigentlich jetzt auch kein besonders großer Skandal. Seltsam wird es tatsächlich dann, wenn, was wirklich in großen Teilen der Linken ein Problem ist, die ganze Zeit darüber geredet wird, wie schrecklich bestimmte Staaten, eben vor allen Dingen Israel denn nun seien, in bestimmten Maßnahmen, die sie ergreifen, und dass dann bei anderen Staaten, wie zum Beispiel dem Iran oder der Türkei oder eben Deutschland, immer unter den Tisch fällt. Aber aus diesem kurzen Perspektivwechsel folgt auf jeden Fall schon mal eins, nämlich dass ein positiver Bezug, welcher Art auch immer, von der radikalen Linken auf Staat, Nation und Kapital eine Perspektive ist, die uns als eine ziemliche Sackgasse erscheint und wir dagegen setzen würden, man muss ja jetzt nicht diese Kraftausdrücke gebrauchen, aber dass tatsächlich Staat, Nation und Kapital Einrichtungen sind, die man überwinden muss und auf die man sich in diesem Sinne halt auch nicht positiv beziehen sollte die ganze Zeit. Das ist einerseits natürlich eine Kritik an der antideutschen Linken, es ist andererseits aber auch explizit eine Kritik an der klassisch antiimperialistischen Linken, die ja über die letzten 20, 30 Jahre auch immer regelmäßig irgendwie fortschrittliche Nationen oder antiimperialistische Staaten entdeckt hat, die dann überraschenderweise, wenn sie es dann geschafft haben, sich als Staat zu konstituieren, immer sofort eigentlich angefangen haben, das zu machen, was man den westlich imperialistischen Staaten zu Recht immer vorgeworfen hat, nämlich Gewalt und Terror auszuüben und ihre eigenen Interessen mit allen Möglichkeiten natürlich durchzusetzen. Okay, von dieser grundsätzlichen Perspektive auf Staat, Nation und Kapital ist dann natürlich die Frage, was heißt das jetzt für die große Frage, die hier so ein bisschen im Raum steht, gibt es eigentlich einen deutschen Sonderweg und was hat es jetzt mit dem deutschen Nationalismus heute auf sich? Da wäre der erste Punkt, der aus unserer Perspektive, denke ich, wichtig ist, dass die Frage mit dem Sonderweg halt eine ist, die ohnehin schon so ein bisschen schräg gestellt ist, weil man darauf immer nur eigentlich eine falsche Antwort geben kann. Also entweder sagt man, ja, Deutschland ist was ganz Besonderes und das wird auch hier immer ganz anders sein als in anderen Staaten, oder man sagt, nö, das ist ein Staat wie jeder andere und das ist in dem Sinne auch irgendwie nicht weiter wichtig, muss man sich nicht irgendwie groß angucken. Dagegen würde ich setzen, dass natürlich jeder Nationalismus, und das hat Stefan vorhin ja auch schon angedeutet, seine eigene Geschichte hat, eine eigene Tradition, einen eigenen Kontext, in dem er entstanden ist. Und insofern so ein bisschen die Frage ist, was ist eigentlich gemeint, wenn von Sonderweg die Rede ist, was ist denn eigentlich dann der Normalweg? Also ist das der französische Nationalismus mit dem dazugehörigen Kolonialismus oder der englische oder ist es der schwedische? Also das sind alles ja Sachen, die unterschiedliche Begründungskontexte haben und dann auch auf unterschiedliche Art und Weisen funktionieren. Nun ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist auch für die Linke insgesamt eine Erkenntnis, hinter die man nicht zurückfallen darf, ist, dass natürlich der Nationalsozialismus eine Erfahrung ist in Deutschland, die für jede Form von linker Politik in Zukunft auch eine Rolle spielen muss, weil es nämlich da sich gezeigt hat, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt von ideologischem Wahn und kapitalistischem Interesse. Und dass das in Deutschland aufgrund der, also ich würde glaube ich auch in vielen Punkten da sogar mitgehen, aufgrund einer bestimmten historischen Situation genau zu diesen barbarischen Konsequenzen geführt hat. Die Frage ist ja aber, unter welchen Bedingungen steht das heute und wie sieht heute die Lage aus und was bedeutet das vor allen Dingen für eine Einschätzung des heutigen Nationalismus? Und da ist es, glaube ich, schon dann wichtig zu sagen, dass eben es nicht so ist, dass es irgendwie eine Kultur gibt oder eine geistesgeschichtliche Tradition, die irgendwie von sich ausläuft oder unveränderbar ist, sondern dass es natürlich ständig auch innerhalb des Staates und innerhalb der Zivilgesellschaft Auseinandersetzungen darum gibt, was ist jetzt nun gewissermaßen das erfolgversprechendste, hegemoniale, wenn man so möchte, Konzept des Nationalismus. Und dass man da schon beobachten kann, und das ist übrigens, das ist immer so ein Einwand, der dann häufig von antideutscher Seite gegen uns ja auch immer wieder erhoben wird, nach dem Motto, okay, ihr sagt, der deutsche Nationalismus ist nicht mehr klassisch völkisch, ihr verharmlost das, ihr findet Deutschland gar nicht mehr so schlimm. Das ist überhaupt gar nicht unser Punkt, sondern es geht uns darum, dass man das nur adäquat kritisieren kann, wenn man es auch tatsächlich versteht, weil es nach unserer Erfahrung auch tatsächlich nicht funktioniert, den Leuten ständig erzählen zu wollen, dass hier quasi eine neue Nazi-Barbarei drohen würde, wenn die Leute offensichtlich sehen, dass das nicht der Fall ist. Und es gibt ja an diesem heutigen Standortnationalismus, wie wir den häufig nennen als Gruppe, ja auch so genug zu kritisieren. Was den auszeichnet, ist auf jeden Fall, dass es im Gegensatz zu dieser klassisch völkisch-deutschen Vorstellung, es gibt gewissermaßen ein deutsches Blut und das kann man nur über Abstammung weitergeben, dass das da eine Veränderung gegeben hat und dass da inzwischen die Frage von Qualifikation oder welche Leistung bringst du eigentlich für, in Anführungszeichen, dein Land, viel mehr im Vordergrund steht. Das hat wahrscheinlich nicht nur damit zu tun, dass es die Erfahrung des Nationalsozialismus gibt und dass es irgendwie auch ja, von linker Seite immer eine Auseinandersetzung damit gab, sondern es hat auch damit zu tun, dass die Variante, wie Deutschland es ja heute, wie das so schön heißt, Exportweltmeister zu werden, geschafft hat, eine ist, die genau über dieses Ticket des Standortnationalismus funktioniert, nämlich zu sagen, okay, die Wertschöpfungsketten sind global, die Europäische Union ist ein Rahmen, in dem wir gewissermaßen Weltmarktgeltung erlangen können. Und da steht jetzt die Frage vielmehr im Vordergrund dementsprechend von Leistung und von Qualifikation. Und insofern hat sich ja auch das Einwanderungsrecht unter Rot-Grün geändert, sodass es jetzt nicht mehr so ist, dass man nur deutsch werden kann durch deutsche Abstammung, sondern man kann auch dadurch deutsch werden, dass man beweist, dass man für diesen Standort mehr oder weniger alles bereit ist zu geben und dass man dafür im Zweifelsfall auch die entsprechenden Qualifikationen mitbringt. Das heißt, das ist keineswegs irgendwie grundsätzlich weniger ausgrenzend, sondern ich würde tatsächlich sagen, das ist natürlich nach wie vor rassistisch, aber es funktioniert eben auf einer anderen Ebene und ist gewissermaßen eine Form von Leistungsrassismus, um die es da geht und die ja dann auch ideologisch abgesichert wird über Kampagnen wie Du bist Deutschland oder auf etwas theoretischerer Ebene, wenn Habermas davon spricht, dass es jetzt um einen Verfassungspatriotismus geht, also der gewissermaßen Werte gebunden ist und wo jeder mitmachen dürfen soll, der die entsprechenden Werte teilt, dann ist das genau die ideologische Begleitmusik zu dieser Frage, was kann eigentlich wer für den Standort beitragen und wen brauchen wir da noch? Wichtig wäre also für die Frage hier aus unserer Perspektive der Punkt, dass es eine Verschiebung gegeben hat im deutschen Nationalismus, dass das einerseits ein Ergebnis von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ist, andererseits aber auch eine Reaktion darauf, wie der Weltmarkt heute aussieht, wie kapitalistische Produktion im Weltmaßstab also organisiert ist und da der Nationalismus gewissermaßen flexibilisiert wurde, dass das aber wie gesagt nichts daran ändert, dass es sich bei diesem Nationalismus um ein extrem ausgrenzendes und letztendlich menschenfeindliches Projekt handelt. Bleibt noch die Frage, was tun oder was sind die linken oder linksradikalen Perspektiven? Da würden wir davon ausgehen, dass im Zuge dessen, was wir in dieser Broschüre Weltmarktkonkurrenz nennen oder was jetzt heutzutage oder in den letzten 3, 4 Jahren auch die ganze Zeit als Krise diskutiert wird, nämlich dass im Rahmen der kapitalistischen Produktion es offensichtlich immer größere Verwertungsschwierigkeiten gibt und neben vielen anderen Faktoren eine große Rolle wahrscheinlich dabei spielt, dass schlicht und ergreifend immer weniger menschliche Arbeitskraft nötig ist, um immer mehr Produkte zu produzieren. Und was ja eigentlich eine löbliche Angelegenheit wäre, nur im Kapitalismus zu einem Krisenphänomen führt. Und dass vor dem Hintergrund dieser Entwicklung eigentlich davon auszugehen ist, dass es gerade in der Europäischen Union, und man kann das ja da teilweise auch schon beobachten, zu einer Zunahme von sozialen Auseinandersetzungen und sozialen Kämpfen kommen wird, dass gewissermaßen die Nation ihren Untertanen und auch hier im Herzen der Bestie gewissermaßen in Deutschland immer weniger anzubieten haben wird und dass das natürlich eine Chance sein kann, keine Versicherung, sondern eine Chance, dass man da mit einer antinationalen oder sozialrevolutionären Perspektive es schafft, einen größeren Teil von Leuten zu erreichen, was natürlich kein Selbstzweck ist, sondern was natürlich das Ziel verfolgt, die Veranstaltung Kapitalismus und Nation letztendlich zu überwinden. Das heißt, unser Plädoyer wäre, dass man gerade in dieser Situation versuchen muss, mit einer antinationalen Kritik in dieser in Auseinandersetzung reinzugehen und dass es dabei extrem wichtig ist, über den Tellerrand des Nationalstaates hinauszugucken. Das würde zumindest auch heißen, sich auseinanderzusetzen, eben mit sozialen Kämpfen wie in Griechenland und da auch in Diskussion zu treten. Okay, so viel vielleicht erstmal. Ja. Gut, danke dafür. Ja, jetzt wollen wir erstmal Stefan, wenn er möchte, die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Oder willst du gleich einen weiteren Vortrag? Ich könnte dazu ausraten, aber ich werde versuchen, mich einfach auf ein paar Punkte zu konzentrieren. Zwei Sachen vielleicht. Das Erste, da hast du gleich mit angefangen, mit, also wenn ich das nicht verstanden habe, wolltest du mir das sozusagen unterstellen, dass ich sage, die Aufarbeitung hat nicht gut funktioniert und deswegen muss man Deutschland kritisieren. So würde ich das, also da fühle ich mich missverstanden. Ich glaube, im Sinne Deutschlands hat diese Aufarbeitung ja ganz hervorragend funktioniert. Also das ist genau das, was ich einleitend mit diesem Zitat von dem, mit diesem ziemlich irren Zitat von Ewald Deckel versuchen wollte, deutlich zu machen. Also es geht, man kann sich ja heute nicht mehr hinstellen, es war andersrum. Es war in der Nachkriegszeit und bis weit in die 80er Jahre hinein eine ausgesprochen richtige und berechtigte Kritik darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor die unterschiedlichsten Formen von Schuldabwehr gibt. Ja? Und das ist nicht irgendetwas, was so da irgendwann neben der Kritik an dem demokratischen Normalfall von Nationalismus irgendwie auch noch kritisieren muss, sondern das ist irgendwie in der Gesellschaft, die Auschwitz nicht nur ermöglicht hat, sondern selber eigenständig durchgeführt hat, sozusagen, ist das ein zentraler Punkt, ja, den man da kritisieren musste. Nur kann man spätestens ab der rot-grünen Vergangenheitsoffensive das so natürlich nicht mehr sagen. Also heute ist es doch so, dass von morgens bis abends Vergangenheitsbewältigung stattfindet. Ne? Man hat das Holocaust-Mahnmal, das größte Mahnmal für das größte Verbrechen, und weil das so toll ist, feiert man dann noch ein Jubiläum und sagt, im Ausland beneidet man uns darum und man kann den Fernseher gar nicht mehr andrehen, ohne dass irgendwie über den Nationalsozialismus geredet wird von so Historiker-Darstellern wie Guido Knopp und so weiter und so fort. Und auch in den Schulen ist es vollkommen anders als in den 80er Jahren, wo man sich immer noch streiten musste mit dem Geschichtslehrer, dass man nicht 1914 aufhört, sondern dass das irgendwie noch ein bisschen weitergeht. Und was man so hört, jagt der eine Projekttag über den Nationalsozialismus den anderen. Man spricht also permanent darüber, ohne irgendetwas zu begreifen. Und das hat natürlich einen durchaus politischen Nutzen. Man steht heute als irgendwie Aufarbeitungsweltmeister da und so das neueste Motto Deutschlands, dieser, so, wie gesagt, der sogenannten wiedergutgemachten Nation, könnte man zynischerweise, aber der Zynismus liegt da tatsächlich in der Sache, sagen, Vergangenheitsbewältigung ist ein Meister aus Deutschland. Ne? Das beschreibt irgendwie die deutsche Nation 2011 sehr viel besser als früher. Das wäre also eine anders geartete Kritik, als dass man irgendwie sagt, so, ja, ihr habt das immer noch nicht richtig aufgearbeitet, jetzt macht doch mal endlich was oder so. Entscheidender kommt mir aber, glaube ich, tatsächlich der Punkt vor. Also, das war natürlich eine Zusammenfassung der MG-Broschüre Der bürgerliche Staat aus den 70er Jahren, die du dann nochmal geliefert hast, eine sehr schöne, ne? Aber das ist es dann auch. Das wird ergänzt durch so Sachen wie, der Nationalsozialismus muss natürlich eine Rolle in heutiger linker Politik spielen. Aber auf Israel darf man sich auf gar keinen Fall positiv beziehen, weil das ist eine Nation. Welche Rolle soll dann der Nationalsozialismus in dem, was du linke Politik nennst, irgendwie spielen? Ja? Das ist ein ausgesprochen abstrakter und allgemeiner Kritik der Nation und des Staates, die notwendig ist, die ja auch in dieser Abstraktheit, ja, dass man den Staat, die Nation als Allgemeines kritisiert, natürlich notwendig ist und damit irgendwie so komischen, also was zu Recht irgendwie sowas wie Attack genannt, solchen irgendwie Linken natürlich haushoch überlegen ist. Ja. Das war das, was irgendwie auch diese komischen MGler immer schon sehr sympathisch gemacht hat, dass die zu Zeiten, wie die eine Hälfte der Linken irgendwie den Leninismus hochgehalten hat und die anderen in irgendwelchen naturromantizistischen sozialen Bewegungen, also von Friedensbewegung, Ökologiebewegung, Anti-Atom-Bewegung irgendwie rumgerannt sind, genau immer wieder sowas eingefordert haben. Eine allgemeine und sehr grundlegende Kritik an, was ist eigentlich Staat, was ist Kapital, was ist die Nation, was heißt Politik und so weiter und so fort. Aber gerade nach Auschwitz und nach dem Nationalsozialismus, bei so einer abstrakten Kritik an dem Staat, dem Kapital, der Nation stehen zu bleiben, das geht schlicht und einfach nicht. Man kann in gewisser Weise einen geradezu kategorischen Imperativ für solche Staats- und Kapitalkritik heute formulieren. Und der würde dann in etwa so gehen, wie das ebenfalls der schon mehrfach erwähnte und wahrscheinlich noch öfters zitierte Clemens Nachtmann einmal sehr schön zusammengefasst hat. Das zitiere ich jetzt aus dem Kopf, also sinngemäß und eher in meinen Worten. Man kann heute keine Kapitalkritik formulieren, die nicht den Umschlag in manifeste Barbarei zum Angelpunkt der eigenen Agitation macht. Und vor allem kann man keine allgemeine Staats- und Nationskritik heute mehr formulieren, die sich nicht gleichzeitig, und ich sage das sehr bewusst in dieser Form, bedingungslos solidarisch mit einem Staat und einer Nation erklärt, nämlich dem Staat der Shoah-Überlebenden, was selbstverständlich die bedingungslose Solidarität mit der bewaffneten Selbstverteidigung genau dieses Staates und dieser Nation einschließt und impliziert. Das ist eigentlich die Diskussionsgrundlage heute für mich. Ja? Und wenn das irgendwie nicht klar ist, dann über die Junge Union zu reden, da habe ich wirklich keine Lust mehr drüber, weil da werde ich mir zwar irgendwie bei der Staats- und Nationskritik die nächsten 100 Jahre nicht einig werden mit Ihnen darüber. Aber in dem Punkt, ja, der aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus nun mal ausgesprochen wichtig ist, wird man sich wahrscheinlich ziemlich schnell einig. Ja, das mag dann bei denen auch alles verlogen und so weiter sofort sein, aber zumindest ist das ein Vorteil, weil die nicht in dieser abstrakten Form irgendwie denken, wo da irgendwie alles gleich wäre. Und du hast das auch wirklich so ein bisschen, also fast ein bisschen despektierlich gesagt, so ja, man kann natürlich mal irgendwie gucken, wo da irgendwie die nächste Barbarei stattfindet. Naja, vielleicht sollte man das tatsächlich. Wenn man das nicht macht, dann hat man auch nicht so etwas wie ein, ich würde das fast Katastrophenbewusstsein nennen, sondern dann stellt man sich hin und sagt, ja, wir müssen halt den demokratischen Normalzustand kritisieren. Ich bin ja sehr dafür, dass man den kritisiert, nur muss man halt die Unterschiede schon noch sehen. Ja? Und so richtig, also du hast dann ja auch, du hast das sehr konkret gemacht. Du hast gesagt, ja, USA und Israel. So. Ich verstehe das sehr gut, wenn man sich irgendwie über Leute wundert, die ernsthaft glauben, dass die USA nun die Menschenrechte von Amnesty International zu den Leitlinien ihrer Außenpolitik gemacht haben. Das ist hanebüchener Quatsch und das hat aber nie irgendein ernstzunehmender Mensch auch behauptet, dass das der Fall wäre. Ja? Das ändert aber nichts daran, dass Nation nicht gleich Nation ist und Staat nicht gleich Staat ist und dass es dort Unterschiede gibt und dass das Unterschiede, so gering die auf einer theoretischen Ebene sein mögen, in der Praxis sind das Unterschiede, wo es um Leben und Tod geht. Weil ich schon den schönen Horkheimer zitiert habe, das sind Leute, die aufgrund ihres eigenen Lebens ein sehr klares Bewusstsein davon hatten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, du kennst das Zeug ja eh alles, wie nah diese unterschiedlichen Formen von kapitalistischer Vergesellschaftung, die dort existieren, die einerseits in diesem angelsächsischen Modell repräsentiert sind, andererseits eben in dem, was man dann irgendwie darin, diesen deutsch-rheinischen, wie auch immer Kapitalismus nennt, dass das theoretisch marginale Unterschiede sind. Das ist real, aber ihnen zum Beispiel das Überleben ermöglicht hat. Ja? Und dass die eine Ausformung von Nationalismus, Staat und so weiter und so fort halt die halbe Welt ins Unglück geführt hat und zu unglaublichem Massenmord geführt hat und dass die anderen Nationen unter der maßgeblichen Führung genau dieser westlichen Siegermacht, nämlich den USA, dieser Barbarei durch militärische Gewalt ein Ende bereitet haben. Das ist das eine. In Bezug auf Israel ist das aber noch eklatanter. Also wenn man sich heute hinstellt und in diesem abstrakten Nationalismus verbleibt, bedient man natürlich objektiv den Antizionismus. Und du kannst dann keinen Grund mehr dafür angeben, warum man nicht sagt, Israel sollte irgendwie am besten morgen gleich verschwinden, wenn alle anderen Staaten irgendwie auch verschwinden. Das schlägt sich dann auch so nieder, wenn man, ich habe vorhin irgendwie den Tisch von den Veranstaltern angeschaut, No Border, No Nation. Was heißt das eigentlich in Bezug auf den Nahen Osten heute? Was heißt das in Bezug auf Israel? No Border, No Nation. Stop Deportation wäre die nächste Frage, ja? Darf man Hamas-Kämpfer nicht deportieren? Also das Wort ist eh ziemlich ekelhaft in dem Zusammenhang, aber ne? Also soll man da keine Grenzen ziehen? Ist es nicht für Israel absolut überlebensnotwendig, seine Grenzen zu verteidigen, und zwar auch gewaltsam, weil anders geht das ja nicht? Das weiß man ja aus der allgemeinen Staatskritik, dass das nun mal nicht anders geht. Und dann kann man eben nicht mehr so darüber reden, wie das, ne? Natürlich hat Angioli recht, wenn er sagt, das ist ein wichtiges Buch gewesen, der Staat des Kapitals, so. Nur gibt es halt einen Unterschied. Es macht einen Unterschied auch für eine linksradikale, widerstrebt mir so, ich nenne das dann irgendwie materialistische Staatskritik, aber das sei dahingestellt. Auch eine materialistische Staatskritik muss heute unterscheiden, ob sie Kritik gegenüber einem Staat formuliert, der genau das ist, nämlich, also dessen Wesen ist, Staat des Kapitals zu sein, ideeller Gesamtkapitalist zu sein, den demokratischen Konsens zu organisieren, irgendwie die, was man da alles kennt, ne? Also gegen die äußeren Feinde vorzugehen, die inneren, und ne, kann man jetzt alles aufzählen, also lauter Dinge, die materialistischer Kritik zu Recht Anlass und Grund für massive Kritik liefert. Oder aber, ob man sich eine Nation vornimmt, sozusagen, um sie zu kritisieren oder überhaupt erstmal anzugucken, zu analysieren, deren allererster Grund es ist, und das unterscheidet sie von allen anderen Nationen auf dieser Welt, eine zweite Vernichtung zu verhindern. Und das heißt, alles, was dieser konkrete Staat, nämlich Israel, der zionistische Staat, tut, als ideeller Gesamtkapitalist, als Organisator des demokratischen Gemeinwohls, als Ideologe des Gemeinwohls, also all das, was bei anderen Staaten durchaus auch Grund zu Anlass von Kritik ist, all das ist in diesem einen Staat rückbezogen auf diese zentrale Funktion, dieses Wesen der zionistischen israelischen Staatlichkeit, nämlich eine zweite Vernichtung zu verhindern. Und das ist eine Funktion, die steht außerhalb jeder Kritik und ist ganz im Gegensatz ein Grund für emphatische Parteilichkeit. So, und meiner Meinung nach kann man überhaupt nur so heute über Nationalismuskritik und Staatskritik reden, wenn so ein Satz wie, natürlich muss der Nationalsozialismus eine Rolle spielen für linke Politik, nicht eine Phrase sein soll. So, soweit das war. Gut, ja, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, das jetzt zu öffnen. Allerdings waren das ja schon direkte Anschuldigungen. Ich glaube, es würde schon Sinn machen, außer es gibt da jetzt irgendwie Einwände aus dem Publikum, die sich sofort damit einschalten wollen, aber dass erstmal die F darauf antworten kann. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Was soll's denn sein? Ja, aber halt eher, weil es so verschiedene, so relativ viele verschiedene Punkte sind. Ich würde es mal versuchen, in vier Schritten vielleicht zu machen. Also als allererstes ist mir halt bei der Argumentation, die du jetzt anführst, und das ist ja wirklich gewissermaßen beispielhafter, geht es ja kaum, für so ein, was ich ja schon zugestehen würde, informierte antideutsche Kritik, ist als allererstes, glaube ich, überhaupt mal so die Frage der Perspektive. Ne? Also du gehst halt hin und sagst, okay, also es kann eigentlich nur schlimmer werden. Und die Variante, wie wir verhindern, dass es schlimmer wird, ist diejenige, dass wir uns gewissermaßen geistig zurückversetzen in die 40er Jahre und gewissermaßen da nochmal den Kampf ausfechten. Aber selbst wenn man sagt, die Alliierten würden heute noch gewissermaßen hätten noch das Interesse daran, ja, irgendwie die Bedingungen bürgerlicher Freiheit im Zweifelsfall zu verteidigen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch nicht das, was man irgendwie heutzutage da an Politik tatsächlich sehen kann. Und dafür gibt es systematische Gründe, und die kommen jetzt, würde ich sagen, weniger irgendwie von der MG oder von irgendeiner marxistischen Gruppe sind, sondern sind doch welche, mit denen man heute tatsächlich Politiken erklären kann und auch erklären können muss. Und mir ist an dem Punkt als allererstes immer unklar, ob du oder ihr gewissermaßen tatsächlich glaubt, dass das eine Perspektive ist, die auch nur den Zweck, den ihr euch selber setzt, irgendwie erreicht. Weil ist mit dem ihr, lassen wir, glaube ich, mal. Oder den du dir selber setzt, meinetwegen. Weil der großartige Punkt ist doch, wenn man sich überhaupt die Geschichte zum Beispiel des islamischen Fundamentalismus anguckt, dann sieht man doch genau, wie diese Funktion des Staates, ja, also Geostrategie umzusetzen, bestimmte Machtpolitiken da durchzusetzen, wie all das nichts ist, was jetzt irgendwie gegen den erbitterten Widerstand der USA irgendwie aufgekommen wäre, sondern tatsächlich da ja auch gefördert wurde. Und das ist ja eine Binsenweisheit. Also das ist ja nicht so, dass man das den Leuten also dass das irgendwie eine Geheiminformation ist, sondern das ist ja irgendwie, das ist ja nicht neu. Das ist einer der Gründe, nur ganz kurz dazu, das ist einer der Gründe, warum ich dieses Wir zurückweise, weil ich irgendwie eine Kritik an der Außenpolitik der USA für absolut notwendig erachte. Und zwar nicht nur in Bezug auf Afghanistan-Politik in den 80er Jahren, sondern auch ganz aktuell. Und zwar insbesondere in Bezug auf den Nahen Osten. Ja, natürlich ist de facto weiterhin, aber war es auch eben nicht immer so, die USA einer der wichtigsten und engsten Verbündeten Israel. Und das begrüße ich nachdrücklich und hoffe, dass sich das nicht ändert. Nur, er ist bei Weitem nicht dieser großartige, tolle, zuverlässige Bündnispartner, wie manche Leute sich das mal vorstellen. Und dafür muss man die USA scharf kritisieren. Die sind natürlich jederzeit bereit, Israel fallen zu lassen, sobald das ihren Interessen entspricht. Das weiß man aus so einer allgemeinen Staatskritik selbstverständlich. Ja, die machen das nicht aus irgendwelchen, also genauso wenig, warum, dass sie Saddam Hussein ja nun nicht gestürzt haben, um die Menschenrechte der Iraker da irgendwie zu verbessern, sondern aus ihrem staatlichen Interesse heraus, was in dem Fall zum Glück dazu geführt hat, dass eine der übelsten, schlimmsten faschistischen Diktaturen, die es nach 1945 gegeben hat, gestürzt wurde. Genau, das machen sie eben auch nicht aus irgendwie einem altruistischen Interesse heraus. Und in Bezug auf Israel ist das eben, liegt das eben auch nicht daran, sondern das ist ihr Interesse. Das ist ein staatliches Interesse, gar nicht so sehr ein ökonomisches, das ist ihr staatliches Interesse. Das kann sich aber ändern. Das sieht man allein daran, dass von 1948 bis, ich würde sogar fast sagen 1973, das eigentlich ja gar nicht so gewesen ist. Ja? Insofern, ne? Aber vielleicht sagst du noch was zu Israel, das würde mich interessieren. Ja, genau, also das wäre nämlich meine nächste Frage. Also ich wäre mir da sehr unsicher, ob Israel gewissermaßen sich selbst überhaupt der größte Bündnispartner ist, weil ja genau auch aus denselben Motiven heraus die Hamas ja auch jetzt, sagen wir mal, zumindest im Windschatten israelischer Politik ja auch dann groß gemacht worden ist. So. Also es war ja nicht immer so, dass das alles komplett islamisch-fundamentalistisch durchsetzt war. Also der palästinensische, wie auch immer, nationale Befreiungskampf in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass verweist auf ein ganz grundsätzliches Problem, dass ich glaube, dass irgendwie der Versuch, die bürgerlichen Freiheitsrechte oder die Menschenrechte irgendeinem Staat gewissermaßen anzuvertrauen, einer ist, der, und sei es Israel, eine ist, die tatsächlich früher oder später scheitert. Und jetzt kommt nochmal der andere Punkt rein, es hat sich ja was verändert. Und wenn man sich gewissermaßen die aktuellen Krisentendenzen des Kapitalismus anguckt, dann muss man ja jetzt kein Apokalyptiker sein, um zu sagen, dass es da Kräfteverschiebungen geben wird in den nächsten Jahren, dass es da auch massive Auseinandersetzungen geben wird und dass das Vertrauen darauf, dass man gewissermaßen den Zustand westlicher Demokratien einfach so konservieren würde, wenn ansonsten alles so bleibt, wie es ist. Also das ist ja so ein bisschen auch dein Plädoyer, wenn ich es richtig verstanden habe, gewesen. Ne? Also heute muss man konservativ sein und zwar richtig konservativ, nicht so wie die Junge Union, die das nicht richtig macht, sondern man muss halt irgendwie da im horkheimerschen Sinne agieren. Ich glaube, diese Defensivposition ist eine, die, auch wenn es sich auf den ersten Blick vielleicht erstmal etwas seltsam anhören mag, wahrscheinlich noch unrealistischer ist als das, was wir bei Ums Ganze da die ganze Zeit erzählen. Anderer Punkt noch kurz zur Frage des Nationalsozialismus. Ich glaube, was, und du hast es eigentlich auch schon angesprochen, was eine zentrale Erfahrung für die Linke tatsächlich sein muss, ist genau das. Also das eine Systemkritik im weitesten Sinne tatsächlich umschlagen kann in die Barbarei und dass es was Schlimmeres als bürgerlich-kapitalistische Demokratien gibt und dass es vor allen Dingen sowas gibt wie eine ideologische Eigendynamik, die eben nicht restlos aufgeht in so einer klassisch-traditionsmarxistischen Erklärung von, naja, da sind alles irgendwie rationale Interessen dahinter und irgendwer verfolgt da irgendwelche Bedürfnisse von sich, sondern dass es tatsächlich so eine Eigendynamik von Ideologie gibt, die man auch ernst nehmen muss und woraus eben folgt, dass man so reaktionäre Bewegungen wie Neonazis, wie religiöse Fundamentalisten selber ernst nehmen muss und nicht immer nur in Beziehung setzen kann, zu welche Rolle spielen die vor dem Hintergrund der gerade hegemonialen Politik. Und das ist ja auch der Grund, deswegen ist das, fand ich das so ein bisschen enttäuschend, dass du gesagt hast, unsere Broschüre wäre nur quasi ein Remake der marxistischen Gruppe. Ich habe von jemand anders mal die genauso wenig freundlich gemeinte, aber würde ich sagen, doch eher in die richtige Richtung tendierende Zusammenfassung gehört, naja, das ist doch quasi Gegenstandpunkt plus Bahamas. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, was wir versucht haben, nämlich das Vernünftige von den beiden irgendwie mitzunehmen. Und das wäre einerseits die Analyse dessen, unter welchen Bedingungen kann überhaupt Nationalismus und überhaupt Ideologie entstehen und wie kann das funktionieren. und aber gleichzeitig dessen auch so eine Erfahrung des Nationalsozialismus. Es gibt eine ideologische Eigendynamik, die man als Linke ernst nehmen muss und die man bekämpfen muss, die man eben nicht irgendwo quasi unter ferner Liefen abhandeln kann als, naja, das ist ja irgendwie nur falsches Bewusstsein und die Leute werden das früher oder später schon einsehen. Vielleicht noch ein Punkt, weil du das ja vorhin angesprochen hast. Der Rassismus der Jungen Union, ich finde, die Frage ist ja richtig, warum macht man das nicht bei, also so eine Gegenveranstaltung, warum macht man das nicht bei den Grünen oder bei der SPD oder bei anderen Parteien? Das wäre ja genau der Punkt. Es geht ja eigentlich eher darum, unterschiedliche Beispiele zu markieren und daran deutlich zu machen, dass Nationalismus eben was ist, was eine relativ große Bandbreite hat. Ja, ich lasse es erstmal dabei.